Kapitel 18. Wir wählten London zu unserem Aufenthaltsort und beschlossen, mehrere Monate in dieser wundervollen und berühmten Stadt zu bleiben. Clerval wünschte in näheren Verkehr mit den Männern von Geist und Talent, die damals eine Zierde ihrer Zeit waren, zu treten. Für mich war dies nur von untergeordneter Bedeutung. Mir lag vor allem an der Erlangung der für die Erfüllung meines Versprechens notwendigen Informationen. Ich machte baldigst Gebrauch von den Empfehlungsbriefen, die ich mitbekommen hatte und die an die berühmtesten Naturwissenschaftler gerichtet waren. Wenn diese Reise in meinen glücklichen Studientagen stattgefunden hätte, würde sie mir unaussprechliches Vergnügen bereitet haben. Aber ein Schatten hatte sich über mein Dasein gelegt. Ich suchte diese Leute auf mit dem einzigen Zweck, die Auskünfte zu erhalten, welche sie mir über den Gegenstand, an den ich so unselig gekettet war, geben konnten. Jede Gesellschaft war mir lästig. Wenn ich allein war, war ich imstande, den Anblick von Himmel und Erde zu genießen. Heinrichs Stimme beruhigte mich, und ich konnte mich in einen vorübergehenden Frieden hineintäuschen. Aber unbedeutende oder fröhliche Gesichter riefen wieder alle Verzweiflung in meinem Herzen wach. Zwischen mir und meinen Mitmenschen stand eine unübersteigbare Schranke, mit dem Blute Wilhelms und Justinens versiegelt. Die Erinnerung an die mit diesen Namen verknüpften Ereignisse quälte meine Seele mit Höllenpein. In Clerval jedoch erblickte ich das Abbild meines einstigen Ich. Er war wissbegierig, eifrig darauf bedacht, Erfahrungen zu sammeln und seinen Geist zu bereichern. Die Beobachtung fremder Sitten stellte für ihn eine unerschöpfliche Quelle der Belehrung und Belustigung dar. Er war dauernd beschäftigt. Der einzige Dämpfer für seine Begeisterung war meine sorgenvolle und niedergeschlagene Miene. Ich versuchte, diese so viel wie möglich zu verbergen, um ihn nicht der Freuden zu berauben, die doch so natürlich für einen Menschen waren, der einen neuen Schauplatz des Lebens betrat und durch keine Sorge und bitteres Grübeln belastet war. Oft lehnte ich es ab, ihn zu begleiten, indem ich eine andere Verabredung vortäuschte. Ich fing auch an, das für meine neue Schöpfung notwendige Material zu sammeln. Dies kam einer Tortur gleich, wo einem die Wassertropfen einzeln und ohne Unterlass auf die Stirn herabfallen. Jeder Gedanke bedeutete die größte Qual, und jedes Wort, das ich im Hinblick darauf sprach, ließ mir die Lippen zittern und das Herz pochen. Als wir einige Monate in London verbracht hatten, erhielten wir von einem früheren Gast in Genf einen Brief aus Schottland. Er rühmte die Schönheiten seiner Heimat und fragte uns, ob sie uns nicht genügend reizten, um unsere Reise nach Norden bis Perth auszudehnen, wo er lebte. Clerval verspürte sehr große Lust, dieser Einladung zu folgen. Ich hätte trotz meiner Abneigung jeder Gesellschaft gegenüber gern wieder Berge und Flüsse gesehen und all das Wunderwerk, mit dem die Natur ihre auserwählten Plätze schmückt. Wir waren Anfang Januar in England angekommen. Wir schrieben erst Februar. Aus diesem Grunde entschieden wir, unsere Reise gen Norden nicht vor Ende des nächsten Monats anzutreten. Wir wollten auf unserer Expedition nicht der großen Straße nach Edinburgh folgen, sondern Windsor, Exford, Matlock und die Cumberlandseen besuchen, in der Absicht, unsere Rundreise gegen Ende Juli abzuschließen. Ich packte meine chemischen Apparate und das gesammelte Material ein, denn ich war entschlossen, meine qualvolle Arbeit in irgendeinem dunklen Winkel des nordschottischen Hochlandes zu beenden. Wir verließen London am 27. März und blieben einige Tage in Windsor, in dessen schönen Wäldern wir herumstreiften. Die stolzen, ehrfurchtsvollen Eichen, das zahlreiche Wild, die Rudel stattlichen Rotwildes, alles war neu für uns. Von da aus fuhren wir weiter nach Oxford. Wir betraten diese Stadt in der Erinnerung an die Ereignisse, die mehr als 1,5 Jahrhundert zuvor dort stattgefunden hatten. Hier hatte Karl der Erste seine letzten Streitkräfte gesammelt. Diese Stadt hatte ihm die Treue gehalten, nachdem die ganze Nation seine Sache aufgegeben hatte, um sich Parlament und Freiheit zu verschreiben. Der Gedanke an jenen unglücklichen König und an seine Gefährten, den liebenswürdigen Falkland, den anmaßenden Gower, die Königin, seinen Sohn verließen jeder Stelle, wo sie vielleicht gewohnt hatten, einen besonderen Reiz. Dort fand der Geist einstiger Tage eine Stätte, und mit Begeisterung folgten wir seinen Spuren. Doch ohne diese Empfindungen wäre die Stadt an sich bewundernswert genug gewesen, um unser Entzücken hervorzurufen. Die Colleges sind altertümlich und malerisch. die Straßen fast schon prächtig und die liebliche Isis, die sich durch wunderbar blühende Wiesen bis an die Mauern der Stadt spielerisch schlängelt, breitet alsdann geruhig ihre friedlichen Wasser, die den majestätischen Kreis der Türme, Dächer und Dome in dem grünen Laubgewande alter Bäume widerspiegeln. Ich genoss diesen märchenhaften Anblick, konnte mich jedoch von der Erinnerung an die Vergangenheit und den Vorahnungen der Zukunft nicht befreien. Ich war für ein friedlich Glück geschaffen. Während meiner Jugendzeit kannte ich keine Unzufriedenheit. Und wenn mich je ein Verlangen überkam, wurde mein Herz stets durch den Anblick des Schönen in der Natur oder das Studium des Einzigen und Erhabenen im Werk der Menschen gefesselt und mein Geist davon belebt. Aber ich bin wie ein vom Blitz getroffener Baum. Der Pfeil ist mir in die Seele gedrungen. Es wurde mir schon damals klar, dass ich nur weiterleben sollte als das, was ich bald nicht mehr sein werde. Ein trostloses Bild gescheiterter Menschlichkeit, für andere erbärmlich, ein Ekel für mich selbst. Wir verbrachten eine ganze Zeit in Oxford, streiften durch seine Umgebung und bemühten uns, jeden Fleck, der in Zusammenhang mit der bewegtesten Epoche englischer Geschichte stehen mochte, aufzusuchen. Wir besichtigten das Grab des illustren Hampden und das Schlachtfeld, auf dem dieser Patriot fiel. Angesichts dieser Denkmäler und Erinnerungsstätten erhob sich meine Seele über ihre niederziehende und elende Furcht zu der Betrachtung der göttlichen Idee von Freiheit und Selbstaufopferung. Einen Moment wagte ich es, die Ketten von mir abzuschütteln und freien, leichten Geistes um mich zu schauen. Doch zu tief war mir das Eisen ins Fleisch gewachsen. Ich sank zitternd, hoffnungslos wieder zu meinem elenden Ich zusammen. Mit Bedauern verließen wir Oxford und begaben uns nach Matlock, unserem nächsten Aufenthalt. Die Gegend um dieses Dorf ähnelte unserer Schweizer Landschaft sehr. Alles jedoch in einem geringen Grade. Es fehlt den grünen Hügeln die Krönung der fernen weißen Alpen, die immer auf die fichtenbewachsenen Heimatberge niederschauen. Wir besuchten die wundersame Grotte und die kleinen naturgeschichtlichen Kabinette, wo die Kuriositäten gerade so wie in den Sammlungen von Servaux und Chamonix zur Schau gestellt wurden. Als Henri den Namen Chamonix aussprach, überfiel mich ein Zittern und ich beeilte mich, Matlock zu verlassen, mit dem ich jene schreckliche Szene auf diese Weise in Verbindung brachte. Von Derby aus reisten wir noch weiter nordwärts und verbrachten 2 Monate in Cumberland und Westmoreland. Dort konnte ich mich wirklich beinahe in die Schweizer Berge versetzt fühlen. Die kleinen Schneeflecke, die noch auf den Nordhängen lagen, die Seen und die herabstürzenden Gebirgsbäche waren mir ein lieber und vertrauter Anblick. Hier machten wir auch einige Bekanntschaften, die mich im höchsten Grade beglückten. Clervals Begeisterung aber war noch viel größer als meine. Er ging in der Gesellschaft der begabten Männer aus sich heraus. Er fand in sich größere Fähigkeiten und Schätze, als er es selber für möglich gehalten hätte, solange er mit unter ihm Stehenden zu tun gehabt hatte. »Hier könnte ich mein ganzes Leben verweilen«, sagte er mir, »und inmitten dieser Berge würde ich die Schweiz und den Rhein kaum vermissen.« Er musste aber auch feststellen, dass das Leben des Reisenden viel Unruhe neben seinen Vergnügungen hat. Die Gefühle sind immer in Spannung, und wenn man gerade etwas zur Ruhe kommt, muss man den einen Ruhepunkt aufgeben für etwas, das einen wieder fesselt und das man wiederum für andere neue Reize aufgibt. Wir hatten kaum die verschiedenen Seen in Cumberland und Westmoreland besucht und Freundschaftsbande zu einigen Einwohnern geknüpft, als der Zeitpunkt unserer Verabredung mit dem schottischen Freunde nahte und wir aufbrachen, um unsere Reise fortzusetzen. Für mein Teil bedauerte ich die Abfahrt nicht. Ich hatte eine Zeit lang die Einlösung meines Versprechens vernachlässigt und fürchtete die folgende Enttäuschung des Dämons. Es konnte sein, dass er in der Schweiz seine Rache an meiner Familie ausließ. Dieser Gedanke verfolgte mich und quälte mich alle Augenblicke, wo ich sonst vielleicht etwas Ruhe und Frieden erhascht hätte. Mit fieberhafter Ungeduld wartete ich auf die Post. Wenn sie sich verzögerte, überkamen mich tausenderlei Befürchtungen. Ich war ganz elend. Und wenn sie kam und ich die Schriftzüge Elisabeths oder meines Vaters erkannte, wagte ich kaum, sie zu lesen und mir Gewissheit über mein Schicksal zu verschaffen. Manchmal glaubte ich, der Dämon folge mir und würde meine Lässigkeit durch Ermordung meines Gefährten bestrafen. Wenn solche Gedanken mich überfielen, wollte ich Heinrich nicht einen Augenblick allein lassen, sondern folgte ihm wie sein Schatten, um ihn vor der eingebildeten Wut seines Zerstörers zu schützen. Mir war, als hätte ich ein großes Verbrechen begangen und als verfolge mich die Reue darüber. Ich war ohne Schuld, aber ich hatte einen furchtbaren Fluch auf mein Haupt gezogen, der ebenso verhängnisvoll war wie die Schuldigkeit selbst. Müde an Geist und Auge besuchte ich Edinburgh, obwohl doch diese Stadt den unglücklichsten Menschen interessiert haben könnte. Clerval mochte es nicht so gern wie Oxford, dessen Altertümlichkeit ihm besser gefiel. Aber die Schönheit und Regelmäßigkeit des neuen Teiles von Edinburgh, sein romantisches Schloss, seine reizvolle Umgebung, Arthurs Sitz, St. Bernhards Brunnen und die Pentland Hills entschädigten für die Andersartigkeit und erregten seine Freude und Bewunderung. Ich aber harrte mit Ungeduld auf die Beendigung unserer Reise. Nach einer Woche verließen wir Edinburgh, kamen durch Cooper, St. Andrews und den Ufern des Tay entlang nach Perth, wo unsere Freunde uns erwarteten. Ich war nicht in der Stimmung, mit Freunden zu plaudern oder an ihren Empfindungen und Plänen mit der Liebenswürdigkeit, die man von einem Gast erwartet, teilzunehmen. Daher sagte ich Clerval, dass ich allein eine Rundreise durch Schottland machen wolle. »Amüsiere dich gut«, sagte ich. »Lass uns hier wieder zusammentreffen. Es kann sein, dass ich ein oder zwei Monate abwesend bin, doch kümmere dich nicht um meine Wege. Ich flehe dich an. Lass mich für kurze Zeit ganz Ruhe und Frieden genießen. Wenn ich wiederkomme, habe ich hoffentlich ein leichteres Herz, das besser zu eurer Gemütsstimmung passt.« Heinrich wollte mich von meinem Vorhaben abbringen, aber als er sah, dass ich auf den Plan bestand, unterließ er es, weitere Einwendungen zu machen. Er bat mich dringend, oft zu schreiben. »Lieber ginge ich bei deinen einsamen Wanderungen mit dir, als bei diesen schottischen Freunden zu bleiben, die ich nicht kenne. Beeile dich darum, lieber Freund, und kehre bald zurück, damit ich mich wieder etwas heimischer fühlen kann, denn solange du nicht hier bist, ist mir das nicht möglich.« Als ich mich von meinem Freunde getrennt hatte, entschied ich mich, einen abgelegenen Winkel Schottlands aufzusuchen und dort in der Einsamkeit mein Werk zu beenden. Ich zweifelte nicht daran, dass der Unhold mir folgte und sobald mein Werk beendet, sich mir zeigen würde, um seine Gefährtin in Empfang zu nehmen. So entschlossen überquerte ich das nördliche Hochland und wählte eine der abgelegensten Orkney-Inseln als meinen Wohnsitz und den Schauplatz meiner qualvollen Tätigkeit aus. Dieser Ort passte zu solcher Arbeit. Er war kaum mehr als ein Felsen, an dessen steile Ränder die Wellen ständig schlugen. Der Boden war kahl und unfruchtbar und gab kaum genug Weideland für ein paar elende Kühe sowie Haferkorn für die Einwohner, die aus 5 Personen bestanden und deren magere und dünne Gliedmaßen ihre armselige Kost verrieten. Gemüse und Brot, ja sogar frisches Wasser mussten sie, falls sie sich überhaupt einen solchen Luxus leisten wollten, von dem etwa 5 Meilen entfernten Festland heranschaffen. Auf der ganzen Insel gab es nur 3 kümmerliche Hütten, von denen, als ich ankam, eine leer stand. Diese mietete ich. Sie enthielt nur 2 Räume von großer Dürftigkeit und den Schmutz äußerster Verkommenheit. Das Strohdach war eingefallen, die Wände ungetüncht, die Türen hingen aus den Angeln. Ich ließ sie ausbessern, kaufte einige Möbel und zog ein, was zweifelsohne sonst manches Erstaunen hervorgerufen haben würde, wenn die Bewohner nicht durch Entbehrungen und schmutzigste Armut völlig apathisch gewesen wären. Daher lebte ich ungestört und unbeobachtet und erntete kaum einen Dank für die Nahrung und Kleidung, die ich verteilte. So sehr stumpft das Leiden die gröbsten menschlichen Empfindungen ab. In dieser Zurückgezogenheit widmete ich den Morgen der Arbeit. Falls es das Wetter erlaubte, wanderte ich des Abends den felsigen Strand entlang, um dem Brüllen der Wogen zu lauschen, die zu meinen Füßen heranstürmten. Es war ein eintöniger und doch wechselnder Anblick. Ich dachte an die Schweiz, die so verschieden von dieser trostlosen und furchtbaren Landschaft ist. Auf ihren Hügeln wachsen lieblich die Reben, in ihren Tälern liegen die Dörfer dicht beieinander. Ihre lichten Seen spiegeln einen sanften blauen Himmel wider. Und wenn sie vom Winde aufgewirbelt werden, so gleicht ihr Tumult einem Kinderspiel im Vergleich zu dem Brausen und Heulen des gigantischen Ozeans. Anfangs teilte ich meine Tage auf diese Weise ein. Als ich jedoch mit meiner Arbeit vorankam, wurde sie mit jeder Stunde schrecklicher und abstoßender für mich. Manchmal konnte ich mich nicht entschließen, meine Werkstatt zu betreten. Dann wieder mühte ich mich Tag und Nacht, um meine Arbeit zu vollenden. Während meines ersten Versuchs hatte mich eine Art Wahnrausch dem Abstoßenden meiner Tätigkeit gegenüber blind gemacht. Ich konzentrierte mich ausschließlich auf das Ergebnis meiner Arbeit und verschloss die Augen vor dem Grauenvollen meiner Tätigkeit. Aber jetzt ging ich kalten Blutes daran und oft wurde mir das Herz schwach bei der Arbeit meiner Hände. In dieser Lage, In dieser Einsamkeit, wo nichts auch nur einen Augenblick lang meine Aufmerksamkeit von meiner scheußlichen Beschäftigung ablenkte, schwankte mein Geist. Ich wurde gereizt und ruhelos. Jeden Augenblick fürchtete ich meinen Verfolger. Manchmal konnte ich den Blick nicht vom Boden lösen, weil ich Angst hatte, er würde sonst den so gefürchteten Gegenstand treffen. Ich wagte nicht, den Gesichtskreis meiner Mitmenschen zu verlassen, damit er nicht vor mir, wenn ich allein war, seine Gefährtin fordern käme. Mit banger, angstvoller Erwartung sah ich der Vollendung entgegen, die ich nicht zu bezweifeln wagte. Oft jedoch überfielen mich dunkle Vorahnungen eines Unheils, die mir das Herz in der Brust verkrampften und mir ganz übel machten.